Lektion 6. Aufgabe 2b. Abschnitt 5. Was halten Sie von alternativen Behandlungsmethoden? Studien zeigen immer wieder, dass die Alternativmedizin der Schulmedizin überlegen sein kann. Dennoch sind diese Ergebnisse nicht zweifelsfrei, denn in der Regel umfassen diese Studien nur Patienten, welche diesen Behandlungsformen zugetan sind. Und somit steht immer die Frage nach dem Placebo-Effekt im Raum. Dass der Kopf und die Seele bei der Heilung allerdings eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen, ist gerade unter den Kollegen, welche sich mit Rückenschmerzpatienten beschäftigen, längst bekannt. Seelische Anspannungen schlagen sich nicht selten als Verspannungen der Muskulatur nieder. Daher sind vor allem Menschen mit chronischen Schmerzen oft auch in Begleitbehandlungen wie einer Therapie oder einem Coaching. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Frau Dr. Velasquez, herzlichen Dank für das Interview.